SWR 2 Hörspiel. Für Sherlock Holmes. Kriminalhörspiel nach einer Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Heute die drei Garrideps. Es war in den letzten Junitagen des Jahres 1902. Ich erinnere mich noch gut an diesen ereignisreichen Sommer. Im Mai noch hatte Holmes in unnachahmlicher Manier die Geheimnisse um Schosscombe Old Place aufgeklärt und sich nur wenige Wochen später in einer sehr heiklen und diskreten Angelegenheit erneut große Verdienste erworben. Doch wie so häufig folgte auf eine Periode großer Ruhmestaten eine Phase schöpferischen Nichtstuns. Holmes verbrachte ganze Tage nur im Bett, lesender oder meditierenderweise. Eines Morgens dann, es war der 26. Juli, erschien er wieder zum gemeinsamen Frühstück. In der Hand einen Brief, der ihn sichtlich motivierte. Sag mal, Watson, hast du je den Namen Garrideb gehört? Garrideb? Nicht, dass ich wüsste. Falls es dir gelingen sollte, einen Mann dieses Namens aufzutreiben, könnte das für dich unter Umständen einigermaßen profitabel sein. So? Interessiert dich der Fall nicht? Mich interessieren alle Fälle, die dich interessieren, mein lieber Holmes. Dann zeig es bitte auch. Also schön. Wie heißt der Mann, den wir suchen? Vorläufig suchen wir nicht den Mann, sondern es geht um den Namen. Und der Name lautet Garrideb. Garrideb. Und wenn es einen Menschen dieses Namens gibt, dann muss er auch zu finden sein. Zum Beispiel im Telefonbuch. Wie sagtest du, Garrideb? Hier. Garrideb Nathan, Ryder Street 136. Sehr gut, Watson. Aber leider ist es der Falsche. Mr. Nathan Garrideb ist unser Auftraggeber. Wir suchen einen anderen Garrideb. Hier im Telefonbuch steht jedenfalls nur dieser. Eben. Nehme an, da du so selbstsicher wirkst, du bist in deinen Nachforschungen schon ein Stück weitergekommen. Weitergekommen wäre zu viel gesagt. Allerdings bin ich sicher, dass uns jemand bei unseren Nachforschungen behilflich sein wird. Wie kommst du denn da auf? Erwartest du um diese Zeit schon Besuch? Nee, eigentlich nicht. Ich kann mir allerdings vorstellen, wer es ist. Ja, wer denn? Musst du aus deinen Eingebungen immer ein Geheimnis machen? Psst. Ja, bitte. Guten Morgen, Mr. Holmes. Gut, dass ich Sie antreffe. Garrideb ist mein Name. John Garrideb, Rechtsanwalt in Moorville, USA. Hier ist meine Karte. Ihr Butler war so freundlich, mich einzulassen. Sehr erfreut, Mr. Garrideb. Das ist übrigens Dr. Watson, mein Freund und Mitarbeiter. Oh, sehr erfreut, Dr. Watson. Sehr erfreut. Bitte, nehmen Sie Platz, Mr. Garrideb. Danke. Sagen Sie mir, was ich für Sie tun kann. Danke, Mr. Holmes. Ja, um gleich zum Kern der Sache zu kommen. Ja, verzeihen Sie, dass ich Sie unterbreche, Mr. Garrideb. Aber darf ich fragen, ob Sie schon längere Zeit in England sind? Nein, nein, ich bin erst seit einigen Tagen hier. Kommen Sie auch darauf... Auch nichts von Bedeutung, Mr. Grande. Mir fiel nur Ihre Garderobe auf. Sie wirkt gerade nicht typisch amerikanisch. Sie sind ein glänzender Beobachter, Mr. Holmes. Ja, in der Tat, Geschäfte führen mich öfter mal nach England. Und ich pflege mich dann bei solchen Gelegenheiten hier einzukleiden. Tja, aber wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich jetzt gern zum eigentlichen Grund meines Besuches kommen. Ja, aber natürlich, Mr. Gerede. Entschuldigen Sie mein Abschweifen. Aber ich bitte Sie, ich darf doch wohl davon ausgehen, dass Sie den Brief von Mr. Nathan Gerede bereits erhalten haben? Ja, ein interessantes Schreiben, in der Tat. Nicht wahr? Darf ich mir die Frage erlauben, inwieweit Sie sich in die Angelegenheit einzuschalten gedenken? Nun, genau in der Weise, wie es Mr. Nathan Gerede von mir erwartet. Sie werden also... Ich werde mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, den dritten Mann ausfindig zu machen. Sehr gut, sehr gut. Ich verstehe. Ich vermute, dass Sie bei Ihren Recherchen Ihre eigenen Methoden bevorzugen. Selbstverständlich. Ehrlich gesagt wüsste ich nicht, welcher Methoden ich mich sonst bedienen sollte. Ich meine, Sie werden für diese doch mehr private Art der Nachforschung nicht auf die Mithilfe von Scotland Yard zurückgreifen. Das wird sicher nicht nötig sein. Na, es ist nur wegen der Diskretion. Verstehen Sie, Mr. Holmes? Ich verstehe vollkommen, Mr. Gerrida. Verzeihung, ich verstehe überhaupt nichts. Durchaus verständlich, lieber Watson. Vielleicht übernehmen Sie es, Mr. Gerrida, meinen Freund Watson über die Einzelheiten ins Bild zu setzen. Auf seine Verschwiegenheit ist absoluter Verlass. Dafür verbirge ich mich. Wie Sie es wünschen, Mr. Holmes. Wo soll ich beginnen? Am besten am Anfang. Berichten Sie, in welcher Eigenschaft Sie den Fall Gerredep bearbeiten. Nun, wie Sie, Mr. Holmes, durch das Schreiben von Mr. Nathan Gerredep vermutlich bereits wissen, bin ich von Mr. Alexander Hamilton Gerredep, der es in Kansas, USA durch Landspekulation zu einem beträchtlichen Vermögen gebracht hat, vor seinem Tod beauftragt worden, sein Testament zu vollstrecken. Wie kam er dazu, gerade Sie damit zu beauftragen? Ich hatte meine Praxis als Rechtsanwalt in Topeka, dem gleichen Ort, in dem auch Sir Hamilton lebte. Und aufgesucht hat er mich, weil ich den gleichen Namen trage wie er. Eben, Gerredep. Was hat es mit diesem Namen für eine Bewandtnis? Nun, der Name ist ziemlich ausgefallen, wie Sie mir bestätigen werden. Und Sir Hamilton, der für seine etwas extravaganten Ideen bekannt war, bestand darauf, weitere Träger dieses Namens ausfindig zu machen. Nachdem er mich kennengelernt hatte, händigte er mir einen Betrag von $1,000 aus und sagte, suchen Sie mir noch einen Menschen, der denselben Namen trägt wie Sie und ich. Und warum? Nun, eine Marotte nehme ich an. Und er war reich genug, um sich solche Wunderlichkeiten leisten zu können. Außerdem hatte er keine Verwandten. Nun, während ich mich auf die Suche nach einem Namensvetter machte, verstarb Alexander Hamilton Gerredep und hinterließ wohl das merkwürdigste Testament, das je ein Mensch in Kansas aufgesetzt hat. So? Was stand denn in diesem Testament? Der alte Herr hat seinen Besitz in 3 gleiche Teile aufgeteilt. Einer davon fällt mir zu, vorausgesetzt, dass ich 2 weitere männliche Träger dieses Namens finde, die dann ebenfalls je ein Drittel der Erbschaft erhalten sollen. Also circa $5 Millionen für jeden. Aber nur, wenn die Bedingung erfüllt ist. Sonst fällt die gesamte Summe einer wohltätigen Organisation zu. Ein wirklich ungewöhnliches Testament, das muss man sagen. Tja, Sir Hamilton war ja auch kein gewöhnlicher Mann. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wie steht's mit Ihren Nachforschungen? Kommen Sie voran? Langsam, sehr langsam. Monatelang reiste ich kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten, ohne Erfolg. Als nächstes versuchte ich es in England und fand schließlich hier in London Mr. Nathan Gerredep, der jedoch keine männliche Verwandtschaft mehr hat. Aber Sie haben doch sicher schon daran gedacht, eine Anzeige in diverse Zeitungen zu setzen. Natürlich, natürlich. Ich habe in der Times und im Chronicle annonciert. Ohne Ergebnis. Nun, mir scheint, wir haben es in der Tat mit einem ganz hübschen Problemchen zu tun. Ich werde in meiner freien Zeit ein bisschen darüber nachdenken. Ach, dabei fällt mir ein, sagten Sie nicht, Mr. Gerredep, dass Sie aus Topeka stammen? Ja, wieso? Oh, ich dachte gerade an einen alten Brieffreund von mir, der in Topeka lebt und von dem ich lange nichts mehr gehört habe. Dr. Lysander Starr, von Beruf Chirurg, eine Kapazität auf seinem Gebiet. Sie werden es sicher von ihm gehört haben. Starr? Ja, Starr. Starr, natürlich, der gute alte Dr. Starr. Wie geht es ihm? Oh, prächtig. Er wird von Mal zu Mal jünger. Das freut mich zu hören. Grüßen Sie ihn, wenn Sie ihn das nächste Mal treffen. Oh, das will ich gerne tun, Mr. Holmes. Tja, meine Herren, ich denke, wir werden über Mr. Nathan Garidab in Verbindung bleiben. Auf jeden Fall, mein Lieber. Und ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Wiedersehen, Mr. Garidab. Auf Wiedersehen, Mr. Holmes. Dr. Watson? Wiedersehen, Mr. Garidab. Wiedersehen. Nun, mein lieber Watson, was hältst du von der Sache? Ziemlich ausgefallen, würde ich sagen. Wer ist eigentlich Dr. Lysander Starr? Du hast mir gegenüber diesen Namen nie erwähnt. Das war auch schlecht möglich, lieber Watson. Ich kenne keinen Dr. Lysander Starr. Aber dieser Mr. Garidab... kann ihn folglich auch nicht kennen. Auch nicht? Exakt. Dann glaubst du also auch nicht, dass er Amerikaner ist? Doch. Seinem Auftreten nach ist er es schon. Nur hält er sich meiner Vermutung nach schon sehr viel länger hier in England auf, als er es uns glauben machen möchte. Und was er sonst erzählt hat, glaubst du wohl auch nicht? Du sagst es, lieber Watson. Und diese merkwürdige Erbschaftssache? Wird man prüfen müssen. Aber wozu sollte er sich das alles ausgedacht haben? Was bringt ihm das für Vorteile? Um dem auf die Spur zu kommen, sollten wir vielleicht unseren Klienten, Mr. Nathan Garidab, heute Nachmittag einen Besuch abstatten. Bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Es war ein herrlicher Sommernachmittag, als wir durch die Egware Road zur Ryder Street marschierten. Für 17 Uhr hatten wir uns bei unserem Klienten angesagt. Vor dem Haus Nummer 136 trafen wir die resolute Hauswartsfrau. Eine günstige Gelegenheit, die Holmes sofort am Schopfe fasste. Sagen Sie, gute Frau, wir suchen einen gewissen Nathan Garidab. Wohnt er hier im Hause? Der? Was wollen Sie denn von dem? Ein gemeinsamer Bekannter hat uns gebeten, uns um ihn zu kümmern. Ach, der Amerikaner, was? Ja, der. Kennen Sie den näher? Nee, der war ja erst zweimal da, nicht? Wann war er denn das erste Mal da? Na, Dienstag. Oder war das Montag? Nee, Dienstag war es. Sie meinen doch den Rechtsanwalt, oder? Mhm. Sie haben also mit ihm gesprochen? Mit dem? Nee. Warum sollte ich denn? Ich habe nur gefragt, was er von dem alten Zausel will, weil der kriegt doch sonst nie Besuch. Nicht die ganzen 6 Jahre, die der hier wohnt, habe ich ihn noch nie gesehen, dass der Besuch kriegt. Früher, da war ja das ja ganz anders. Nicht? Als noch dieser, wie hieß denn der noch gleich? Dieser Mr. Waldron hier wohnte. Gott, hab ihn selig. Mr. Waldron in derselben Wohnung gewohnt wie jetzt Mr. Garrett? Naja, sicher hat er das. Aber das ist ja jetzt schon... Der ist ja schon mehr als 6 Jahre tot. Das war doch damals, das war eine schreckliche Sache. Haben Sie denn das nicht gehört? In allen Zeitungen hat es doch gestanden. Mr. Waldron haben Sie doch damals umgebracht, erschossen. Wissen Sie denn das nicht mehr? Das war doch das Stadtgespräch hier in der ganzen Gegend. Wir natürlich. Haben ja von nichts anderem mehr geredet jetzt, damals. Jetzt, da Sie es sagen... Wo sagten Sie doch, wohnt Mr. Garidab? Na ja, gleich hier unten im Erdgeschoss. Erste Tür rechts. Gehen Sie nur rein. Danke. Ja. Zu Hause muss er sein, auf alle Fälle. Sie ich habe ihn noch sehr nicht geholfen. Weggehen sehen. Ja. Es geht doch nichts über das dankenswerte Mitteilungsbedürfnis einer englischen Hauswart. Hat diese Dame die etwa zu neuen Erkenntnissen verworfen? Das ist immerhin nicht auszuschließen. Aber jetzt bin ich zunächst einmal gespannt auf unseren Klienten. Na? Mr. Gary, ne? Sie sind sicher Mr. Sherlock Holmes? Ja. Kommen Sie bitte rein. Vielen Dank. Das ist mein Mitarbeiter, Dr. Watson. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Ja. Gut. Kommen Sie bitte, meine Herren, hier. Danke. Wenn Sie bitte meine Unordnung entschuldigen wollen, aber ich bin ein leidenschaftlicher Sammler. Und kann mich von meinen Schätzen einfach nicht trennen, obwohl es langsam also sehr eng wird in der Wohnung. Dieses Problem ist mir durchaus vertraut, lieber Mr. Garrett. Ja. Oh, haben Sie ja ein paar wunderschöne Trilobiten. Ja, Fossilien sind eins meiner Hobbys. Wenn Sie vielleicht bitte hier Platz nehmen wollen, Mr. Holmes. Danke. Und Dr. Watson, Ach, wenn Sie vielleicht die japanische Vase da von dem Schemel nehmen würden, dann könnten auch Sie sich da setzen. Ein wunderschönes Stück, diese Vase. Ist ein Gelegenheitskauf. Etwa 6. Jahrhundert. So, wenn Sie erlauben, meine Herren, wende ich mich jetzt hier wieder meinen Münzen zu. Ich habe sie letzte Woche günstig erstanden und war gerade dabei, sie ein wenig zu polieren. Lassen Sie sich nicht stören, Mr. Garrider. Das sind syrakusische Münzen, nicht wahr? Ja. Sie verstehen etwas von Numismatik? Leider nicht sehr viel. Aber Ihre Vermutung ist vollkommen richtig. Diese Münzen stammen aus dem alten Syrakus. Bin besonders stolz auf diesen Erwerb. Ihre Sammlung ist sicher sehr wertvoll. Nein. Das leider nicht. Es ist eine recht ansehnliche Sammlung, aber wertvoll ist sie ganz und gar nicht. Fürchten Sie nicht, dass man einmal in Ihr kleines Museum einbrechen könnte? Aber nein, das ist ja hier eine ganz ruhige Gegend. Und außerdem bin ich ja meistens zu Hause. Ach, Sie arbeiten also auch hier? Ganz recht. Ich übersetze alte Schriften. Nur hin und wieder muss ich in die Bibliothek und manchmal sehe ich mir die Auslagen in den einschlägigen Antiquitätengeschäften an. Meistens bleibt es allerdings beim Besichtigen. Zur größeren Anschaffung fehlen mir, wie gesagt, die Mittel. Diese amerikanische Erbschaft käme Ihnen dann wohl sehr gelegen. Sofern es sich nicht um Grundstückswerte handelt, natürlich. An Landbesitz bin ich wenig interessiert. Denn nichts in der Welt würde mich dazu bewegen können, London zu verlassen. Dieser amerikanische Rechtsanwalt hat mir aber versprochen, mir, wenn es dann soweit ist, meinen Anteil an Grund und Boden auszuzahlen. Wie finden Sie denn das, Mr. Holmes? 5 Millionen Dollar! Ist das nicht eine fantastische Summe? Davon kann man ja ganz herrliche Anschaffungen machen. Ja, zweifellos, Mr. Garrider. Sagen Sie, dieser Rechtsanwalt. Ja? Wann sind Sie dem Herrn zum ersten Mal begegnet? Jetzt am Dienstag, Mr. Holmes. Als er mich hier aufgesucht hat. Aha. Ja, und daraufhin habe ich Ihnen dann sofort geschrieben. Das war sehr vernünftig von Ihnen. Erwarten Sie noch jemanden? Nicht direkt, aber ich vermute, das wird Mr. Gallidap, der Amerikaner, sein. Entschuldigen Sie mich. Also, ich hatte ihm erzählt, dass Sie heute Nachmittag vorbeischauen wollten. Oh. Hallo, Mr. Gallidap. Mr. Gallidap, kommen Sie herein. Die Herren sind schon da. Na fein, dann können Sie ja gleich mithören, was ich zu berichten habe. Ich nehme an, das wird die Herren auch interessieren. Hallo, Mr. Holmes. Mr. Watson? Guten Tag, Mr. Garrider. Hallo, Mr. Garrider. Tja, Mr. Garrider, ich glaube, wir können uns gratulieren. Der Besitz von mehreren Millionen Dollar ist in greifbare Nähe gerückt. Nein, ist das Ihr Ernst? Ja, vor einer halben Stunde habe ich unseren dritten Mann ausfindig gemacht. Einen dritten Mann, der Garrider heißt? Ganz recht, Mr. Garrider. Einen dritten Mann namens Garrider. Wie finden Sie das, Mr. Holmes? Hier, bitte lesen Sie mal die Zeitungsannonce. Ich fand sie in der Birmingham Post. Also, nehmen Sie doch bitte Platz, Mr. Garrider. Oh, danke. Sehr liebenswürdig, aber ich muss gleich wieder weiter. Sämtliche landwirtschaftlichen Geräte, Sämaschinen, Mähdrescher, Eggen und so weiter liefert Ihnen Howard Garrider. Grosvenor Building, Birmingham. Mhm. Das ist ja fantastisch. Das ist ja unvorstellbar. Ja, und deshalb, mein lieber Nathan, sollten Sie morgen sofort nach Birmingham fahren, um Mr. Howard Garrider von seinem unwahrscheinlichen Glück in Kenntnis zu setzen. Ja. Ist doch bestimmt besser, wenn Sie ihm diese Nachricht überbringen, als wenn ich es täte, als dahergelaufener Amerikaner. Nein, das möchte ich also wirklich auf gar keinen Fall. Ich habe schon seit Jahren keine größere Reise mehr unternommen. Aber ich bitte Sie, was sind denn das für lächerliche Vorbehalte? Ja. Sie brauchen doch nichts weiter, als unserem Namensvetter die Zusammenhänge zu erklären und sich von einem Notar seine Identität bestätigen zu lassen. Ja. Na, ist doch das zu viel verlangt? Was meinen Sie, Mr. Holmes? Ja, ich finde das einen durchaus vernünftigen Vorschlag. Na, sehen Sie. Ja, also wenn Sie mir auch dazu raten, Mr. Holmes, Dann werde ich eben fahren. Na, so ist das recht, Mr. Garrett. Ich habe mich auch schon nach Zugverbindung erkundigt. Um 14.02 Uhr geht ein direkter Zug nach Birmingham. Ich werde Sie, wenn es Ihnen recht ist, morgen Mittag gegen 13.30 Uhr abholen und zur Bahn bringen. So, das wollte ich Ihnen nur schnell mitgeteilt haben. Ich muss mich jetzt leider entschuldigen, denn ich habe noch einiges zu erledigen. Mein Herr? Sie kennen ja den Weg. Aber ja, bemühen Sie sich nicht. Ich kann das noch gar nicht fassen, Mr. Holmes, dass ausgerechnet ich so ein Glückspilz sein soll. Ja, warum denn nicht, Mr. Garrett? Es geschehen eben noch Wunder. Ja, da haben Sie recht, Mr. Holmes. Das ist ein wahrhaftiges Wunder. Ja, ich muss mich jetzt leider auch verabschieden. Allerdings würde ich mir gerne noch einmal ganz in Ruhe Ihre Münzsammlung ansehen. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich noch mal kurz bei Ihnen vorbeischaue? Ja, aber im Gegenteil. Wann passt es Ihnen denn? Ja, ich dachte vielleicht morgen Nachmittag? Ja, selbstverständlich, gern. Ja, zu dumm. Es passt ja gar nicht, geht ja gar nicht. Warum denn nicht, Mr. Holmes? Morgen Nachmittag sind Sie ja gar nicht zu Hause. Aber das spielt doch gar keine Rolle. Ich gebe Ihnen meine Schlüssel mit und dann können Sie kommen und gehen, wann Sie wollen. Das liegt ja alles offen da. Sie können sich in aller Ruhe hier umsehen. Das ist sehr freundlich, Mr. Grindel. Aber sind Sie nicht ein bisschen zu vertrauensvoll? Ja, nicht im Entferntesten, Mr. Holmes. Ich weiß doch, wem ich mein Vertrauen schenke. Dann nehme ich dankend an. Auf Wiedersehen, Mr. Garrett. Auf Wiedersehen. Und viel Glück in Birmingham. Wiedersehen, Mr. Garrett. Wiedersehen. Also sowas, das gibt's ja alles gar nicht. Nachdem wir wieder zu Hause waren, hatte Holmes nichts Eiligeres zu tun, als ein Telegramm aufzusetzen. Bitte nachprüfen, ob Firma Howard Garrydeb Landmaschinen in Birmingham existent. Gibt umgehend Nachricht. Holmes. Ich denke, es wird für unseren Freund Jackson in Birmingham ein leichtes sein, das herauszufinden. Du glaubst also, dass... Dass unser amerikanischer Freund diese Annonce selbst hat in die Zeitung setzen lassen. Überrascht dich diese Erkenntnis, mein Lieber? Du meinst also, es gibt ebenso wenig einen Howard Garrydeb in Birmingham wie einen John Garrydeb in Topeka? Genau das meine ich. Und der Erblasser? Alexander Hamilton Garrydeb? Auch eine Erfindung. Der einzig echte Mr. Garrydeb ist der alte Nathan. Aber du hast ihn doch ausdrücklich zu der Fahrt nach Birmingham geraten. Ganz recht, mein Lieber. Dort ist er zumindest am wenigsten in Gefahr. Am nächsten Morgen stand Holmes erstaunlich früh auf und verschwand, ohne zu frühstücken. Erst gegen Mittag war er wieder zurück. Nun, Watson, Nachricht von unserem Freund Jackson aus Birmingham? Ja, ein Telegramm. Du hattest recht, es gibt doch keinen Howard Garrydeb. Sehr gut. Weißt du übrigens, mit wem wir es in Gestalt dieses angeblichen Rechtsanwalts aus Topeka zu tun haben, Watson? Ich nehme an, du wirst es mir jetzt sagen. Ich habe eben im Archiv von Scotland Yard einmal die einschlägigen Verbrecheralben durchgeblättert. Vorzugsweise die Neuzugänge aus den Staaten. Und, was hast du herausgefunden? Unser Vogel heißt James Winter, alias John Moorcraft, alias Killer Evans. Killer Evans? Ganz recht. Ein Bursche, der alles andere als zimperlich ist und auch vor Mord nicht zurückschreckt. Seine ersten Berufserfahrungen sammelte er in Chicago. Dort lebte er von Raub, Einbruch und Erpressung, bis er schließlich mit dem Chef seiner Bande Streit bekam und diesen und zwei seiner Leibwächter kurzerhand vom Leben in den Tod beförderte. Er kam ins Zuchthaus, konnte sich dann aber nach einem geglückten Fluchtversuch nach England absetzen. Hier fiel er dann zum ersten Mal unangenehm auf, als er vor circa 6 Jahren einen gewissen Roger Prescott auf offener Straße erschoss. Danach wohnt er 6 Jahre auf Staatskosten in Newgate und ist seit ein paar Wochen wieder auf freiem Fuß. Und hat sich nun den Namen Garrydeb zugelegt? Sicherlich nicht ganz zufällig. Ja, aber was hat er vor? Wenn diese kuriose Erbschaftsgeschichte eine reine Erfindung ist, was für ein Interesse hat er dann an dem alten Nathan Garrydeb? Gar keins, mein Bester. Wie bitte? Ihn interessiert nicht der Mann, sondern nur die Wohnung, in der er wohnt. Ja, aber aus welchem Grund? Erinnerst du dich, an unsere gesprächige Hausratsfrau gestern Morgen, was sie über Mr. Gary Depps Vorgänger in der Wohnung in der Ryder Street sagte, einem gewissen Mr. Waldron. Ja, ja, sie sagte, dass der Mann irgendwie auf tragische Weise ums Leben gekommen sei. Erschossen oder so vor 6 Jahren. Moment mal. Sagtest du nicht, dass vor 6 Jahren dieser Killer Evans ins Zuchthaus gewandert ist? Für einen Totschlag. Begangen an Roger Prescott, alias Waldron. Erkennst du nun die Zusammenhänge? Ach so. Ja, langsam wird mir einiges klar. Aber warum? Warum will er unbedingt in diese Wohnung? Vermutlich sucht er irgendetwas, was in Prescotts Besitz war. Und wovon er annimmt, dass es sich an irgendeinem geheimen Platz noch immer in dessen ehemaliger Wohnung befindet. Was könnte das sein? Ich kann es nur vermuten. Prescott war zu seinen Lebzeiten einer der geschicktesten Kunst- und Urkundenfälscher, die es in England je gegeben hat. Denkst du an gefälschte Gemälde? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es schätzungsweise bald erfahren. Wie denn? Wir werden sofort in die Ryder Street fahren und in Mr. Gary Depps Wohnung Quartier beziehen. Liebenswürdigerweise hat uns der alte Herr ja seine Schlüssel zur Verfügung gestellt. Und dort harren wir der Dinge, die da kommen werden. Welche Dinge? Ja, aber Watson, selbstverständlich werden wir Mr. Evans dort erwarten. Denn es ist ja wohl klar, dass er den alten Nathan nur zu dieser Reise nach Birmingham überredet hat, um in aller Ruhe und ungestört seine Wohnung inspizieren zu können. Nun, ganz so ungestört wird er es wohl nicht tun können. Du sagst es, mein Lieber. Es ist jetzt 14:45. Zeit, uns auf den Weg zu machen. Es war 14:45, als wir in der Wohnung anlangten. Der rührende alte Herr hatte für uns tatsächlich die Münzsammlung auf dem großen Tisch ausgebreitet und sogar noch eine Flasche Portwein dazugestellt. Schau her, Watson. Hier ist sogar ein Silbersterling dabei. Vermutlich 12. Jahrhundert. Aus der Zeit Heinrichs des Zweiten. Also, Holmes, ich verstehe nicht, dass du so ruhig da sitzen kannst. Jeden Moment kann dieser Evans hier auftauchen. Da ich von hier aus einen guten Blick auf die Straße habe, werden wir seine Ankunft rechtzeitig genug bemerken. Zum Wohl, zum Besten. Ja, zum Wohl. Ach, so ein wunderschönes Stück. Ein Florentiner Gulden, schätzungsweise 14. Jahrhundert. Achtung, Holmes. Eine Droschke ist vorgefahren. Aha. Unser Freund ist also nicht allein. Kennst du seinen Begleiter? Noch nicht. Los, Watson, stell du dich draußen im Flur in die Besenkammer. Ja. Ich werde hier hinter dem Vorhang Posten beziehen. Holmes, ja, du musst auf einen Stuhl steigen, sonst sieht man deine Füße. Danke, sehr umsichtig, Watson. Hast du deinen Revolver? Ja, aber ich hoffe, dass ich ihn nicht brauche. Psst, psst. Ich glaube, sie kommen. Nein. Was ist denn? Das blöde Schloss klemmt. Ach, gib mir mal einen großen Lied. Ja. Ach, endlich. Na los rein. Mann. Was ist denn das für ein Museum hier? Also der Typ muss einen Vogel haben. Nichts anfassen, verstanden? Schon gut. Irgendwo muss es ja eine Falltür geben. Ich werd verrückt. Da liegt ja eine komplette Münzsammlung. Liegen lassen. Komm hierher. Wir müssen den Tisch wegrücken. Vorsicht, Vorsicht. Gut. Und jetzt den Teppich weg. Aha. Ist ja raffiniert. Du meinst, der Alte wusste nichts davon, dass er hier auf einer Bank sitzt? Da komm, halt's Maul. Hier, der Stemmeisen. Die 3 Dielen müssen raus. Kein Problem. ja ein richtiger Geheimgang. Na klar, da unten war die Werkstatt. Na los, komm, steig runter. Hier, nimm die Lampe. Mann, ist das hier muffig. Ja. Ist ja auch 6 Jahre keine Luft reingekommen. Ist hier die Druckerpresse? Ja, allerdings. Hier ist ja auch was wir suchen. 2 Kisten voll mit frischen 5-Pfund-Noten. Hallo, Mr. Evans. Oder bestehen Sie auf John Garrideth? Bleiben Sie stehen oder ich knall Sie über den Haufen. Die Kanone hier ist geladen. Meine auch, Mr. Evans. Und die meines Partners Dr. Watson ebenfalls. Steht übrigens oben an der Luke. Und hat seine Waffe direkt auf ihren Charakterkopf gerichtet. Na schön, da kommt hier eben keiner lebendig aus. Was ist? Watson, bist du verletzt? Schlimm. Nur eine Schramme. Na, Gott sei Dank. Oh, mein Schild. Oh. Sagen Sie froh, dass ich nur meinen Spazierstock benutzt habe. Ebenso gut könnten Sie jetzt mit einem Loch im Kopf da. Also gut, Mr. Holmes, gut. Sie haben gewonnen. Ich biete Ihnen die Hälfte der Banknoten, wenn Sie uns Waffen lassen. Aber Mr. Evans, glauben Sie wirklich, einen Mann wie mich bestechen zu können? Noch dazu mit Blüten? Aber diese Blüten sind allerbeste Qualität, Mister. Roger Prescott war ein Künstler in seinem Fach. Kein normaler Mensch könnte so ein Scheinchen von einer echten 5-Pfund-Note unterscheiden. Nun, ich glaube, das ist ein Problem, mit dem sich Inspektor Lanner von Scotland Yard auseinandersetzt. Was wollen Sie denn mit der Polizei? Ich habe meine Strafe verbüßt. Mir können Sie gar nichts anhängen. Ich habe diese Noten nicht gedruckt. Das steht außer Zweifel, Mr. Evans. Aber dafür dürften Sie eine Anklage wegen schweren Einbruchs in Tateinheit mit versuchtem Totschlag zu erwarten haben. Wie geht's dir, Watson? Halb so schlimm. Es blutet nur ein bisschen. Gut. Ich werde bei diesen beiden Herren bleiben, damit sie keine Dummheiten machen. Sie bleiben, wo Sie sind. Inzwischen könntest du netterweise Inspektor Lennon verständigen. Wenn es dir nichts ausmacht. Watson.